Am 19. März veröffentlichte die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur ein Anklageblatt mit dem Titel »Der Antiterrorkrieg der USA ist ein beispielloser Staatsterrorakt und ein Kriegsverbrechen gegen die Menschheit«. Im Anklageblatt wurde wie folgt unterstrichen: Für eine Rache für den Anschlag vom 11. September begannen die USA, die sich als Verteidiger der Gerechtigkeit bezeichnen, vor mehr als 10 Jahren einen Antiterrorkrieg gegen die ganze Welt. Die Menschheit begreift heute genau, dass durch den blutigen Antiterrorkrieg der USA viele Länder in Schutt und Asche gelegt wurden und zahllose Personen einen erbärmlichen Tod starben. Der Antiterrorkrieg der USA ist ein Staatsterrorakt gegen die antiamerikanischen Länder, der der Verwirklichung der Weltherrschaftsambitionen der Imperialisten dient, sowie eine Aggressionskriegshandlung neuer Art. Die USA sind der böseste Rädelsführer des Staatsterrors und größte Terrorstaat in der Menschheitsgeschichte. Weiter wurde im Anklageblatt das wahre Wesen des Antiterrorkrieges der USA als des größten Menschenrechtsverletzers und Verbrechers in der Welt deutlich ans Licht gebracht. Es wurde hervorgehoben, die sündhafte Geschichte des Antiterrorkrieges der USA, der der Menschheit nur elenden Tod, Schmerzen und Unglück zugefügt habe, würde ewig unvergessen bleiben. Die fortschrittlichen Völker der Welt, die nach Souveränität und Frieden streben, sollen sich zum Kampf dafür, den wahren Charakter der USA, des Rädelsführers des beispiellosen Staatsterrorakts und des extremen Kriegsverbrechens gegen die Menschheit zu enthüllen und zu verurteilen und die Kriegs- und Weltherrschaftsstrategie der Imperialisten entschieden zu durchkreuzen, wie ein Mann erheben.